Schön alles aufschreiben. Namen, Vornamen. Mein Name ist Ratte! Ratte! Walk! Move a little bit faster! And now dance! Bongo! Weisheit. Und am Platzer liegt der Schrank. Ich hab die Straße aufgebuddelt, als ich da keinen Schrank verfand. War ich nicht sonderlich irritiert? Das war mir eigentlich vorher klar. Das Paradies muss schmutzig sein. Der Hund im Boden, die Ratte schreit. Langer Atem, dickes Fell. Zu kurz geschlafen, es wird schon hell. Langer Atem, dickes Fell. Zu kurz geschlafen, es wird schon hell. Highway to Rat. Leben möglich scheint, da machen sie sich gerade breit. Abflussrohre und Kloaken und Sonne in der Dunkelheit. Wenn der Planet mal Feuer fängt und wir wie Fliegen an ihn kleben, dann werden sie da unten feiern und uns einfach überleben. Langer Atem, dickes Fell, zu kurz geschlafen, es wird schon hell. Langer Atem, dickes Fell, zu kurz geschlafen, es wird schon. Langer Atem, dickes Fell, zu kurz geschlafen, es wird schon hell. Langer Atem, dickes Fell, zu kurz geschlafen, es wird schon. Yeah.